Ryan David Young wurde 1979 in Arizona geboren und wuchs in Texas und Kalifornien auf. Mit 16 verließ er die Schule, um sich mit Gelegenheitsjobs durchzuschlagen. Seit 2004 lebt er in Los Angeles und arbeitet als Drehbuchautor für Film und Fernsehen. 2009 erschien sein erster Kriminalroman, Ein Akt der Gewalt. Ryan gestaltet in seinem Buch den authentischen Fall der 1964 ermordeten Kitty Genovese, die weltweit für Schlagzeilen sorgte. Mehr als eine halbe Stunde beobachteten 38 gesetzestreue Bürger im New Yorker Stadtbezirk Queens, wie ein Mörder in drei Angriffen eine Frau erstach. Keine einzige Person rief während des Übergriffs die Polizei. Der Roman ist nicht nur eine gelungene Zustandsbeschreibung einer von Gleichgültigkeit und Selbstbetrug geprägten Welt. Der Mord an der jungen Frau wurde auch zu einem Mordfall für Sozialpsychologen, einem Modellfall. Beistandereffekt, auch Genovese-Syndrom nennen sie das Phänomen, dass einzelne Zeugen eines Unfalls oder kriminalistischen Übergriffs mit geringer Wahrscheinlichkeit eingreifen oder Hilfe leisten, wenn weitere Zuschauer anwesend sind. Das nun folgende Kriminalhörspiel entstand nach Ryans Roman, der 2010 mit dem renommierten Debüt Dagger Award ausgezeichnet wurde. Auf einem Parkplatz fängt es an. Der Parkplatz liegt hinter einer Bar. Der Wind treibt Müll über den Asphalt. Es ist fast 4 Uhr morgens, 3.59 Uhr, stockdunkel. Die zierliche junge Frau, die aus dem Gebäude kommt, heißt Katrina. Doch fast jeder nennt sie Kat. Sie schließt die Eingangstür ab, schlägt das Metallgitter zu, lässt ein Vorhängeschloss einschnappen. Es war eine lange Nacht. Sie hat 10 Stunden durchgearbeitet. Nein, so ein Mist. Ihr Studebaker hat einen Platten. Kat ist erschöpft und müde, aber sie geht zum Kofferraum, sucht die Taschenlampe, greift nach dem Reserverad und dem Wagenheber. Sie ist schon immer ein selbstbewusster Mensch gewesen. Und dann hinter ihr ein Geräusch. Sie dreht den Kopf, voller Angst vor dem, was sie vielleicht zu sehen bekommt. Nur der Wind, Dummerchen. Nur der Wind. Ein Akt der Gewalt von Ryan David Jahn. Hörspielbearbeitung Irene Schuck. Buddy Holly und die Crickets mit Not Fade Away. Hier ist Dino von WMCA, eurer Radiostation, und sagt euch, bei uns lebt Buddy weiter. Kat fährt durch die nächtlich ausgestorbene Stadt. Ihre Hände sind schwarz von Dreck, ihr neues Kleid ist fleckig. Sie ist müde, so verflixt müde. Ein heißes Bad und dann ins Bett. Sie kann bereits ihr Apartmenthaus sehen. Einer ihrer Nachbarn, ein netter Farbiger, der ihr mal Starthilfe gegeben hat, biegt vom Parkplatz. Sie winken sich zu. Was macht Frank mitten in der Nacht hier draußen? Noch nie ist sie ihm begegnet, wenn sie von der Bar nach Hause kam. Als sie aussteigt, fährt ein Streifenwagen im Schritttempo an ihr vorbei. Darin ein einzelner Polizist, der sie anstarrt. Kat ist ihrer Wohnung im Erdgeschoss nur ein paar Schritte näher gekommen. Eine grobschlächtige Gestalt tritt unter den Eichen hervor, kommt ihr entgegen. Und dann ist alles gleißend hell. Sie sieht jedes Detail. Die großen Hautporen des Mannes, den kaffeebraunen Fleck auf seiner Arbeitshose, die Roststellen auf dem Küchenmesser, das er in der Hand hält. Wie Sommersprossen. Wie kann sie jetzt solchen Unsinn denken? Endlich. Sie steckt den Schlüssel ins Schloss, öffnet die Tür, ist schon einen Schritt in der Wohnung. Nur, dass eine grausame Hand sie an den Haaren packt und fortzerrt. Und dann erhebt sich die andere Hand, die Hand mit dem Messer, und stößt zu. Wer da wohl schreien mag? Armes Ding. Armes Ding. Ist es schon soweit? Ja. Wie spät? Gleich 4 Uhr. Alle 5 Stunden musst du an den Apparat. Das weißt du doch. Du kannst es sicher kaum erwarten, dass ich sterbe. Mom, es macht mir nichts aus, mich um dich zu kümmern. Wer sollte es sonst tun? Seit Dad sich vor so vielen Jahren aus dem Staub gemacht hat, ist er der Mann im Haus. Ging, um das berühmte Päckchen Zigaretten zu kaufen und kam nie wieder. Wo ist dein Buch? Auf dem Nachttisch. Patrick Donaldson liest seiner Mutter vor, während ihr Blut durch die Schläuche fließt. Ohne ihre Nachbarn Frank und Erin hätten sie diese Maschine nie bekommen. Erin ist Krankenschwester, hat ihre Beziehungen spielen lassen. Seine nächsten 5 Jahre verbrachte er mit dem Zeitvertreib, den eine Armee ihren Mannschaften bietet. Endloses Knöpfe und Lederzeug putzen, Paraden, Exerzieren, Wache schieben. Was ist? Liebling? Patrick denkt an den Musterungsbefehl, der in seinem Zimmer liegt und den er schon 60 oder 70 Mal gelesen hat. Wie es wohl ist, nach Vietnam zu fliegen. Ich glaube, mir ist jetzt nicht nach Vorlesen. Musst du ja nicht. Wenn etwas passieren würde und ich müsste fort, würdest du zurechtkommen? Ich gehe in kein Krankenhaus. Lieber sterbe ich. War nur so ein Gedanke. Es tut mir leid, wenn ich dir Angst gemacht habe. Er geht zum Fenster und schaut hinaus in die Nacht. Auf der anderen Hofseite im 3. Stock sieht er einen Mann in einem Sessel sitzen. Er scheint ins Leere zu starren. Er bewegt sich nicht. Er sitzt einfach da und starrt. Ruhe! Kann man nicht einmal seine verdammte Ruhe haben? Kurz erwägt Thomas Marlowe, den Typen in der Wohnung unter ihm, einem nach dem anderen eine Kugel ins Hirn zu pusten und eine Salve in ihren verschissenen Plattenspieler zu jagen. Aber vielleicht ist es gar nicht ihre Schuld, dass er nicht den richtigen Augenblick findet, dass er immer noch in diesem Sessel sitzt, in seinem guten Anzug, die alte 45er von seinem Großvater im Schoß. Seinen Abschiedsbrief hat er längst geschrieben. Er greift zum 3. Mal nach der Pistole, presst sie sich an die Schläfe, schließt die Augen. Hä? Irgendetwas kommt immer dazwischen. Er hätte nicht so lange zaudern sollen. Was ist passiert? Hä? Wieso? Chris, sein Bowling-Kumpel, betritt die Wohnung, ohne auf eine Aufforderung zu warten, und sieht sich um. Du hast mich angerufen. Ich hab dich angerufen? Schon vergessen? Um 4 Uhr morgens. Ja. Stimmt. Ist deine Frau da? Nein, sie ist verreist, besucht ihre Schwester in Kalifornien. Und deine Tochter? Ist mitgefahren. Wie, mitten im Schuljahr? Frühlingsferien. Oh. Ich dachte, die seien erst nächsten Monat. Inoffizielle Frühlingsferien. Was ist das? Ein 45er Colt. Ja, das sehe ich. Von meinem Großvater. Ist geladen. Das hier? In meinem Leben ist nichts Tragisches geschehen. Es gibt einfach keinen Grund, nochmal aufzuwachen. Mann, Thomas, du hast Frau und Tochter. Und wenn ich sie nicht hätte? Jetzt red keinen Unsinn. Schau dich um. Ich meine, in dieser Wohnung stehen zig Fotos von ihnen rum. Ja, Fotos? Okay. Selbst wenn nicht. Man macht nicht einfach Schluss. Warum denn nicht? Was ist denn so besonders am Leben? Es ist alles, was wir haben. Du bist ein ganz ein Schlimmer. So, das liebst du doch. Also, wo waren wir stehen geblieben, Betty? Ich glaube, du hast gerade meine Brüste geküsst. Und beide? Hauptsächlich die linke. Die meisten Männer bevorzugen die linke, warum auch immer. Naja, sie ist ein bisschen größer als die rechte. Ah, ist dir das also aufgefallen? Ich bin ein aufmerksamer Mann. Tatsächlich ist Peter Adams der Typ Mann, der sich besser mit Wein als mit Autos auskennt und sich langweilt, wenn seine Arbeitskollegen über Baseball reden. Wenn man ihm noch vor einer Woche gesagt hätte, er würde die Frau von Ron bumsen, während sich seine eigene Frau nebenan im Wohnzimmer vergnügte, er hätte es niemals geglaubt. Verdammt, ist? Ach, der Whisky. Er hat versucht, das Glas abzustellen, ohne hinzusehen. Wenn er sich nicht gleich darum kümmert, wird der Fleck im Teppich nie wieder rausgehen. Hier geblieben. Betty packt ihn im Nacken und zieht ihn hinunter an ihr feuchtes Geschlecht. Macht dein Mann das auch für dich? Nicht so. Erin, beruhige dich. Ich war so müde. Ich musste die Spätschicht heute alleine machen. Bist du ganz sicher, dass du jemanden angefahren hast? Ich habe den Kinderwagen noch im Rückspiegel gesehen. Er kam ganz plötzlich auf die Straße gerollt. Du hast ein Baby überfahren? Ja. Ach, du Scheiße. Es ist über 20 Jahre her, dass Frank und Erin in ähnlich großen Schwierigkeiten steckten wie jetzt. 1943 arbeitete Frank als Mechaniker auf der Farm von Erins Familie. Sie mussten fliehen, weil Erins Vater gedroht hatte, ihn umzubringen, wenn er seine Tochter zu einem Niggerliebchen machte. Scheiße, Scheiße. Frank geht ans Fenster. Auf der anderen Hofseite sieht er den weichlichen Anwaltstyp seine Nachbarin bumsen. Es tut mir so leid. Hat dich jemand gesehen? Ich weiß nicht. Ich hatte solche Angst. Ich bin einfach weitergefahren. Also, du bist gar nicht sicher, ob das Baby tot war? Nein. Ich werde es rauskriegen. Du kannst da nicht hin. Wenn jemand das Auto gesehen hat, wenn sie sagen, du bist gefahren. Erin, in diesem Augenblick könnte ein verletztes Baby am Straßenrand liegen. Was ist, wenn es sterben muss, nur weil wir Angst hatten, uns Ärger einzuhandeln? Ich bin bald zurück. Wann? Ich weiß nicht. Als Frank den Wohnkomplex verlässt, sieht er einen Mann im Dunkeln stehen. Er lehnt am Stamm einer Eiche und raucht. Entschuldigung, ich möchte Sie nicht belästigen, aber könnte ich vielleicht eine Zigarette bei Ihnen schnorren? Könnte ich auch Feuer haben? Danke. Warum lungert dieser Typ um 4 Uhr morgens auf der Straße herum? Aber Frank hat andere Sorgen. Als er die Austin Street hinunterfährt, kommt ihm eine Nachbarin entgegen. Cat oder Katie. Er winkt und lächelt hinter seiner Zigarette, als sei er nur unterwegs, um schnell Milch zu holen. Im Radio ist Buddy Holly mit Not Fade Away zu hören. Aber nichts kümmert ihn weniger. Schenk mir einen Kaffee ein, ja? Gib mir einen Donut. Ja, nur Arschlöcher unterwegs heute. Officer Alan Keyes hätte sich diese Nacht gerne ein wenig Spaß gegönnt. Mit der hübschen Brünetten in dem Studebaker vielleicht, an dem er eben vorbeigefahren ist. Aber er hat etwas Dringendes zu erledigen. Nachrichten für mich? Dein Telefon hat geklingelt. Ja und? Konnte nicht rangehen. Hä? Was war denn so wichtig, dass du an das verdammte Telefon nicht rangehen konntest, hm? Ich saß beim Scheißen. Als er den Polizeidienst antrat, hatte Alan tatsächlich die Vorstellung, er könnte Gutes tun. Die Bürger beschützen, für ihre Sicherheit sorgen. Dabei gibt es nur 2 Arten von Menschen in der Großstadt. Cops und alle anderen. Und all den anderen war nicht zu trauen. Ja, ich bin's. Was hat er gesagt? Was? Wie viel will er? Gottverdammte Scheiße. Sag ihm, ich komme zu ihm. Ich fahr hin. Ja, jetzt sofort. Vor 2 Tagen hat sich dieses Arschloch bei seinem Partner gemeldet. Er hätte sie dabei gefilmt, wie sie von einem Drogendealer Geld nahmen. Jetzt droht er, sie in den Knast zu bringen, wenn sie nicht $5,000 zahlen. Das wird der Wichser bereuen. Als Alan zum Streifenwagen geht, hört er einen Schrei die Luft zerreißen. Er hält einen Moment inne. Überlegt kurz. Soll sich jemand anders drum kümmern? Ich muss meinen eigenen Scheiß regeln. Ah! Was war das? Wie? Was meinst du? Hast du das gehört? Was gehört? Den Schrei. Da war kein Schrei. Bist du sicher? Ja, außer von dir. Ich habe was gehört. So, wo gehst du hin? Ans Fenster. Nachsehen. Patrick? Was ist los? Ich weiß nicht. Hast du das auch gehört, Mom? Das waren Schreie. Vielleicht von Katzen? Klang wie ein Mensch. Bist du sicher? Nein. Vielleicht sollten wir das Licht ausmachen, dann sehen wir besser. Und? Kannst du was erkennen? Nein. Aber warte mal, ist das nicht... Wie heißt die junge Frau, die im Erdgeschoss wohnt? Hilfe! So, hilf mir doch. Jemand. Kat hat es geschafft, sich an den Armen voran in den beleuchteten Hof zu ziehen. Wo ist der Mann mit dem Messer? Vielleicht fort. Vielleicht ist sie ja in Sicherheit. In mindestens einem Dutzend Wohnungen brennt jetzt Licht. Es sind bestimmt 20 oder mehr Menschen, die zu ihr herunterblicken. Hilfe! Alle starren sie an, als sei sie nur ein Bild auf einem Fernsehschirm. Mein Gott, nein! Da ist er wieder, der Mann mit dem rostfleckigen Messer. Nein! Er tritt aus dem Dunkel, kommt auf sie zu. Nein! Ich kann da nicht zusehen. Sollten wir nicht die Polizei rufen? Thomas überlegt einen Moment. Denkt an all die Gesichter, die er gesehen hat. Dutzende von Gesichtern, die aus ihren Fenstern nach unten starrten. Die Polizei wird alle stundenlang befragen. Wird sie vielleicht auffordern, aufs Revier mitzukommen. Das hat sicher schon jemand getan. Wir dürfen die Leitung nicht blockieren mit unnötigen Anrufen. Du hast recht. Armes Mädchen. Wenn ich mir vorstelle, Susan würde das passieren. Thomas, hast du wirklich eine Tochter? Was? Naja, ich sehe hier überall in der Wohnung die Fotos und ich kenne deine Geschichten, aber tut mir leid, dass ich was gesagt habe. Es hat angefangen, als ich meinen Bilderrahmen gekauft habe. Da war bereits ein Foto drin. Diese Frau und das kleine Mädchen vor der Golden Gate Bridge. Ich habe es einfach drin gelassen. Irgendwann habe ich zufällig wieder ein Foto von dieser Frau entdeckt, in einer Zeitschrift. Danach habe ich wohl angefangen, Jagd auf sie zu machen. Auf Fotos von der Frau und dem kleinen Mädchen. Ziemlich erbärmlich, was? Nein, finde ich nicht. Ich wünschte, ich hätte es geschafft, abzudrücken, bevor du gekommen bist. Jeder Mensch lügt mal. Aber niemand denkt sich eine ganze Familie aus. Das ist verrückt. Ich weiß nicht, warum ich es getan habe. Ich weiß es nicht. Es tut mir leid. Du brauchst dich nicht zu entschuldigen. Ich glaube nicht, dass ich gelogen habe, um jemanden zu täuschen. Ich weiß. Ich wollte mir vielleicht vormachen, dass zu Hause jemand auf mich wartet. Weißt du, nicht ein Kochtopf oder eine Dose Chili. Die Menschen interessieren sich nur für Leistung, Erfolg. Mit Versagern wollen sie nichts zu tun haben. Mir liegt etwas an dir, Thomas. Hey, was soll denn das? Was machst du denn? Ich kann nicht verstehen. Als Chris sich ihm zum zweiten Mal nähert, um ihn zu küssen, lässt Thomas es zu. Hey du! Lass das Mädchen in Ruhe! Patrick kann nicht genau erkennen, was da unten los ist. Er müsste sich mit seinem ganzen Körper aus dem Fenster lehnen. Vermutlich eine Form von häuslicher Gewalt. Der Mann im Hof sieht jetzt zu ihm hoch, zögert kurz, läuft dann raus zur Straße ins Dunkel der Nacht. Patrick greift zum Telefon. Von den vielen Leuten an den Fenstern wird sicher jemand die Polizei gerufen haben. Aber schaden kann es ja nicht. Patrick? Patrick! Ich komme, Mom. Warum glaubst du mir nicht, dass ich Schmerzen habe? Du weißt, dass es noch schlimmer wird, wenn wir uns nicht an die Zeiten halten. Versuch ein bisschen zu schlafen. Gleich morgen früh rede ich mit Aaron. Was ist mit dir los, Patrick? Warum? Seit Tagen bist du so... Ich bin eingezogen worden. Ich soll mich morgen zur Musterung melden. Seit wann weißt du das? Ist doch egal. Deine Mutter ist ein Pflegefall. Vielleicht stellen sie dich zurück. Daran habe ich auch schon gedacht. Aber? Du möchtest dahin, oder? Ich weiß nicht, ob die Vietnamesen wirklich so schrecklich sind oder der Kommunismus. Ich möchte einfach was erleben. Dinge, die andere in meinem Alter auch erleben. Dann musst du es machen. Und was ist mit dir? Du hast gesagt... Ich hatte Angst. Ich habe lang genug Angst gehabt. Ich habe dir genug von deinem Leben genommen. Aber... Lass mich jetzt ein wenig schlafen, Patrick. Ich weiß jetzt wieder, wie sie heißt. Cat. Vielleicht sollten wir die Polizei rufen? Das hat sicher schon jemand getan. Wir dürfen die Leitungen nicht überlasten. Ja, Anne hat recht. Sie sitzt einfach da. Warum steht sie nicht auf? Es muss doch kalt sein auf dem Boden. Kann sein, dass sie verletzt ist. Ron hat seinen Arm um seine nackte Frau gelegt. Anne steht neben den beiden am Fenster. Sie hat ihren Bademantel übergezogen. Das ganze Wohnzimmer riecht nach Sex. Peter fragt sich, was seine Frau wohl täte, wenn er sie wegen Betty verlassen würde. Liebling, bitte bring mir was zu trinken. Im Kühlschrank ist Weißwein, davon hätte ich jetzt gern ein Glas. Ja, Liebes. Sonst noch jemand Wünsche? Nee, lass mal, das mache ich selbst. Wie oft habt ihr sowas schon gemacht? Du und Betty? Was? Naja, Partnertausch. Ja. Halbes Dutzend Mal oder so. Und hast du dich je in eine verknallt? In eine von den Frauen, mit denen du... Dich gefickt habe? Ja. Ich liebe Betty. Sex mit anderen Frauen macht Spaß, ja, ist eine schöne Abwechslung. Ist aufregend. Aber weißt du, was wirklich aufregend ist? Hinterher Sex mit meiner eigenen Frau zu haben. Zu wissen, dass ein anderer sie gehabt hat, aber dass sie immer noch mir gehört. Hier, bitteschön. Danke, Peter. Das Glas war für Anne. Wir haben doch zwei Gläser Wein. Macht nichts. Hier, bitte, Anne. Danke. Kommt es denn darauf an, wer welches Glas bekommt? Jetzt kapiere ich erst, was du in der Küche gesagt hast. Was hat er denn gesagt? Das würde ich auch gern wissen. Du bildest dir ein, in Betty verliebt zu sein. Das hast du gesagt, dass du in Betty verliebt bist? Sex kann Menschen verwirren. Peter? Nein, ich habe nicht gesagt, dass ich in Betty verliebt bin. Sex kann Menschen dazu bringen, sich Dinge einzubilden, die gar nicht wahr sind. Aber du sagst auch nicht, dass du es nicht bist. Lass nicht zu, dass es dadurch zwischen dir und deiner Frau zu Unstimmigkeiten Hältst kommt. Hältst du jetzt endlich mal die Schnauze? Das war doch deine scheiß Idee. Ja, ich dachte, du kämpfst damit zurecht. Du wolltest meine Frau ficken, darauf warst du aus. Und du wolltest meine Frau nicht ficken? Sag, dass du nicht in Betty verliebt bist. Sag es einfach. Ja, es tut mir leid, Anne. Es ist nur, Betty und ich, wir haben miteinander etwas erlebt. Peter? Wir haben Sex miteinander gehabt, mehr nicht. Aber du verstehst nicht. Es war Sex, mehr nicht, nur darum ging's. Du lügst. Du lügst, um Rons Gefühle nicht zu verletzen. Oh Gott. Nein. Verdammt doch mal. Scheiße. Die Schmerzen sind übermächtig. Cat weiß nicht, wie lange es her ist, dass der Mann weggelaufen ist. Aber sie weiß, dass sie hier im Hof nicht sitzen bleiben darf. So viel Blut. Sie darf nicht zulassen, dass sie hier draußen verblutet. Keine 3 Meter entfernt steht eine Bank. Sie schafft es, dorthin zu kriechen, stützt die Arme auf die Sitzfläche, um sich hochzustemmen. Sie schwankt, ihr ist schwindelig, aber sie steht. Etwas Warmes rinnt vorn an ihrem Körper herab. Sie erinnert sich an den 2. Messerangriff, entdeckt 4 Löcher in ihrem neuen Kleid. Noch mehr Blut. Nicht weinen, Cat. Ihr Blick folgt der Blutspur auf dem Hof, die bis zu ihrer Wohnung führt. Jetzt muss sie nur noch hinkommen. Drinnen ist das Telefon. Sie schiebt ihr rechtes Bein nach vorn. Vorsichtig, ganz vorsichtig. Da sind Sie ja, Officer Keys. Ja, da bin ich, Mr. Reynolds. Jack Reynolds. Reihenhaus im Tudor-Stil. Verheiratet, 2 Kinder, bisher noch nicht straffällig. Nicht einmal ein Strafmandat wegen zu schnellen Fahrens. Musterbürger, Musterarschloch. Es ist nicht sonderlich clever, den Mann, den Sie erpressen wollen, nachts zu sich nach Hause einzuladen. 87% aller Personen, die einem Mord zum Opfer fallen, werden zu Hause ermordet. Sie machen mir keine Angst, wenn es das ist, was Sie wollen. $5,000, das habe ich Ihrem Partner bereits gesagt. Auf einen Handel lasse ich mich nicht ein. Dann sind Sie ja noch dämlicher, als ich dachte. Ach ja? Hier, sehen Sie meine Hände? Alan Keyes trägt Handschuhe. In der rechten hat er ein rostiges Montiereisen. Kriegen Sie jetzt vielleicht Angst? Moment, hören Sie. Cops setzen Tag für Tag ihr Leben aufs Spiel. Sie werden mit einem Hungerlohn abgespeist. Ich möchte meiner Familie das Leben bieten, das sie verdient. Meine Frau hat einen Braten in der Röhre. Bitte, wir können uns doch in Ruhe... Ich bin ein guter Polizist, Mr. Reynolds. Bitte. Nein. Reynolds dreht sich einmal um sich selbst, bevor er fällt. Die untere Hälfte seines Gesichts, nur noch ein blutiger Klumpen. Beim zweiten Mal schwingt Alan das Eisen senkrecht, als würde er einen Holzklotz spalten. Im Haus bleibt alles ruhig. Alan geht ins Wohnzimmer, entscheidet sich für den Fernsehapparat, schafft ihn ins Auto. Im Keller, neben dem Projektor, findet er den 8mm-Film mit dem belastenden Material. Perfekt. Jetzt gibt es nur noch eine Sache zu erledigen. Ein Notfall. Bitte machen Sie schnell. Jemand versucht, in mein Haus einzubrechen. Es ist ein Neger. Hilfe! Hilfe! Er kommt! So viel Blut. William bearbeitet im Badezimmer seine blutbespritzten Stiefel. Seine Frau und die Kinder sind nicht wach geworden, als er nach Hause kam. Er kann sich das nicht erklären. Dieser entsetzliche Drang, dieses Begehren, das ihn nicht loslässt. Warum ist er ein solches Ungeheuer? Die arme Frau. Wenn eine andere 5 Minuten früher vorbeigekommen wäre, hätte es die getroffen. Oder wenn der Mann, der eine Zigarette von ihm wollte, gefragt hätte, warum er mitten in der Nacht draußen rumstand. Vielleicht... Denk an was anderes. Seine Erektion ist immer noch da. Sie schmerzt. Aber er versucht, sie zu ignorieren. Wo warst du? Spazieren. Ich hab das Auto gehört. Du riechst gut. Lass mich. Ich bin müde. Jetzt nicht. Was machst du? Ich muss noch mal weg. Wohin denn? Du bist doch gerade erst gekommen. Einfach weg. Es lässt ihn nicht in Ruhe, auch wenn er den Rest seines Lebens im Gefängnis verbringt. Er muss zu Ende bringen, was er begonnen hat. Er holt das Küchenmesser aus dem Abtropfkorb, geht wieder hinaus in die Nacht. Du solltest Anne jetzt nicht alleine lassen. Sie sitzt drüben im Schlafzimmer und weint. Sprich mit ihr. Ach, leck mich. Ich will dir doch nur helfen. Das stimmt, Peter. Wie kannst du behaupten, dass wir nur Sex miteinander hatten, Betty? Oh. Weil es nicht mehr war. Scheiße, mit dir rede ich nicht. Du hältst dich für so verflucht überlegen. Wie sehr er seinen Arbeitskollegen in diesem Moment hasst. Wie konnte es nur zu dieser beschämenden Situation kommen? Dabei hat Peter zu Beginn des Abends geglaubt, noch nie etwas so Aufregendes zu erleben. Ich habe mit Betty gesprochen. Ja, na gut, aber in Situationen wie dieser fühle ich mich durchaus befugt, für meine Frau das Wort zu ergreifen. In Situationen wie dieser? Betty ist meine Frau. Dass ihr Sex miteinander hattet, bedeutet nicht, dass du ein Anrecht auf ihre Liebe hast. Die ist für mich reserviert. Mann, krieg das in deine Birne. Umso schneller kannst du aus der Welt schaffen, was zwischen dir und deiner Frau ist. Dann geht's dir wieder besser. Ach, fick dich doch. Peter, das bringt doch nichts. Würdest du mich bitte allein mit Betty reden lassen, Ron? Bitte. Peter kann nicht fassen, wie sehr er sich selbst hasst. Er ist ein Jammerlappen, ein quengelnder Jammerlappen. Sie hat doch bereits gesagt, dass sie nicht an dem interessiert ist, was du zu bieten hast. Weil du hier sitzt, verflucht. Lass mich allein mit ihr sprechen. Ron, es ist okay. Bist du sicher? Ja. Also gut. Hey, was ist? Bist du jetzt sauer auf mich? Ich habe sowas noch nie gemacht. Es war ein Riesenfehler. Warum? Ich habe mein Leben lang versucht, normal zu bleiben. Habe mir eingeredet, ich weiß nicht, dass ich einfach nicht die richtige Frau gefunden habe. Ich werde mich wohl aus dem Bowling-Team verabschieden müssen. Wir haben nichts Böses getan. Würdest du es jemandem erzählen? Nein. Warum nicht? Es würde Freundschaften zerstören, es würde die... Es ist schändlich. Ah. Ich ekle mich vor mir selbst deswegen. Wenn man uns eingeredet hat, dass wir uns dafür schämen müssen. Thomas, wie kann etwas, das niemandem wehtut, schlecht sein? Ich komme mir schlecht vor. Wir haben nichts gestohlen. Wir haben niemandem wehgetan. Wir haben nur... Oh Gott. In diesem Augenblick schicken wir halbe Kinder nach Vietnam, damit sie Menschen umbringen, die uns nie bedroht haben. Nur weil wir der Überzeugung sind, dass sie die falschen Ansichten haben. Und dann soll das, was du und ich getan haben, schlecht sein? Ich bitte dich. Ich weiß nicht, ob das so einfach ist. Ich mag dich, Thomas. Ich mag dich auch. Eine Puppe. Glaub mir, Aaron, in dem Kinderwagen ist nur eine alte Puppe, sonst nichts. Gott sei Dank. Keine Ahnung, warum der Kinderwagen auf die Straße gerollt ist. Sieht jedenfalls nicht so aus, als ob der noch jemandem gehört. Es ist nichts passiert. Du hast niemanden überfahren. Ja, bitte komm schnell heim. Ich liebe dich so sehr. Ich bin gleich bei dir. Nur eine Scheißpuppe. Wie absurd. Und Aaron hat sich solche Sorgen gemacht. Als Frank zurück zu seinem Wagen geht, fällt ihm ein Streifenwagen auf, der zwei Autolängen hinter ihm parkt. In dem Moment, in dem er losfahren will, blinkt das Blaulicht auf. Stimmt was nicht, Officer? Die Fragen stelle ich. Okay, Sir. Geben Sie mir Ihren Autoschlüssel. Der Officer, der ihm mit einer Taschenlampe direkt ins Gesicht leuchtet, bringt Ärger. So viel ist klar. Sir, ich möchte nicht respektlos erscheinen, aber wozu brauchen Sie den? Jemand, auf den Ihre Beschreibung passt, wurde gesehen, als er vom Tatort eines Einbruchs flüchtete. Ich werde mir mal Ihren Kofferraum ansehen. Auf den meine Beschreibung passt? Sie sind ein Farbiger, oder? Ja, Sir. Also passt die Beschreibung. Jetzt geben Sie mir endlich den Scheißschlüssel, bevor ich die Geduld verliere. Sir. Keine Bewegung, hä? Bleib einfach da sitzen und sei ein guter Junge. In der Armee hatte Frank oft mit Offizieren zu tun, die sich so aufführten. Die dachten, ihnen gehörte die ganze Welt, nur weil sie Autorität verliehen bekamen, ohne sie sich verdienen zu müssen. Was ist da hinten los? Von Sekunde zu Sekunde wird Frank nervöser. Die offene Kofferraumklappe verdeckt ihm die Sicht. Am liebsten würde er aussteigen und nachsehen, aber er will nicht niedergeschossen werden. Ein dumpfer Aufprall. Die hinteren Stoßdämpfer quietschen. Das gefällt ihm ganz und gar nicht. Sir, würden Sie bitte aussteigen? Frank kommt sich vor wie in einer Falle. Gleich wird irgendetwas Übles geschehen. Als er ums Heck seines Wagens geht, packt ihn der Cop mit einer Gummihandschuhpranke. Was zum Teufel ist das? Das ist der Fernseher, den Sie gerade in meinen Kofferraum gelegt haben, Sir. Neunmal kluger Nigger. Nicht mal eine halbe Meile von hier wurde ein Mann in seinem eigenen Haus zu Tode geprügelt. Mit einem Montiereisen. Hier, ist das deins? Sieht aus, als wäre Blut dran. Woher wissen Sie denn, dass der Mann mit einem Montiereisen getötet wurde? Antwort. Ja. Gehört das dir? Wenn Blut dran ist, nicht. Hier, nimm das Eisen und schau es dir genau an. Das werde ich nicht. Ich fasse es nicht an, Sir. Du hältst dich für besonders schlau. Nimm es verdammt nochmal in die Hand oder ich leg dich um. Wenn Sie mich umlegen, haben Sie niemanden mehr, dem Sie den Mord anhängen können. Großmäuliger Nigger. Ich bring dir bei, dass mein Gegenüber Höhergestellten das Maul nicht aufreißt. Mit diesen Worten holt der Officer aus und lässt seinen Schlagstock auf Franks Stirn krachen. Cat hat sich nicht lange auf den Beinen halten können. Jetzt kriecht sie zu ihrer Wohnung. Sie schiebt einen wunden Arm vor den anderen, schleift dann ihren Körper über den Beton hinterher. Sie ist so müde. Ihr ist so kalt, sie hat solche Schmerzen. Aber sie wird nicht zulassen, dass sie hier draußen stirbt. An den Fenstern sind immer noch Leute. Aber niemand hilft ihr. Bitte, lieber Gott. Nur noch anderthalb Meter. Ich weiß nicht, warum du mich so strafst. Sie konzentriert sich auf die Eingangstür. Sieht den Schlüssel im Schloss stecken. Dann von der Straße her ein Geräusch, das sie in Panik versetzt. Du schaffst es. Er kommt zurück. Die Scheinwerfer erlöschen. Der Motor verstummt. Du schaffst es. Schritte, die näher kommen. Verdammte Scheiße! Alan Keyes lässt vor Schmerz das Montiereisen fallen. Oh. Er hat auf seinen Hals gezielt, stattdessen aber Kiefer und Ohr getroffen. Oh. Blut tropft aus seinem Ohr. Jetzt wird ihm jeder glauben, dass dieses Nigger-Arschloch bei der Festnahme Widerstand geleistet hat, sodass er ihn niederknüppeln musste. Okay, Er packt die Hand des Bewusstlosen, presst dessen Fingerspitzen auf das Eisen. Komm schon. Wer glaubt schon eher einem Zivilisten als einem Cop? Vielleicht bekommt er sogar einen Verdienstorden. Ich bekomme das Fläschchen nicht auf. Es ist noch gar nicht Zeit für deine Pillen. Ich glaube schon, Patrick. Ich bin müde. Was meinst du damit? Ich bin müde. Und ich möchte nie mehr aufwachen. Das kann ich nicht zulassen. Warum nicht? Ich bleibe hier, ich melde mich nicht zur Musterung. Was nützt es mir, wenn man dich ins Gefängnis steckt? Dann sage ich, dass du krank bist und darauf angewiesen, dass ich dich pflege. Hör auf, mich als Ausrede zu benutzen. Ich verstehe dich nicht. Doch, tust du. Du hast mich doch gebeten, für dich zu sorgen. Vielleicht war das ein Fehler. Du bist 19 Jahre alt und bekommst nichts mit vom Leben. Ich weiß schon lange, dass du weg willst, aber du fürchtest dich vor irgendwas und benutzt mich als Ausrede. Ich fürchte mich davor, so zu werden wie er. Wie dein Vater? Ja. Er hat uns verlassen. Er war kein guter Vater, auch kein guter Ehemann. Aber ein schlechter Mensch war er nicht. Er hat mir wehgetan. Patrick. Es bricht ihr das Herz. Sie weiß jetzt, dass ihr Sohn nicht zulassen wird, noch einmal so verletzt zu werden. Die Welt wird den gleichen Zorn in ihm wecken, den sein Vater in sich trug. Ich nehme deine Pillen mit, damit du keine Dummheiten machst. Schlaf ein bisschen. Wo bist du? Schlampe! Sie hat keine Ahnung, wie sie das geschafft hat. Cat lehnt an der Steinmauer vor ihrer Wohnung. Wo bist du? Versteckt im Schatten ihrer Veranda. Der Mann, der sie überfallen hat, sucht im Hof nach ihr. Ich weiß, dass du irgendwo hier draußen bist. Sie muss die Tür öffnen, bevor er sie entdeckt. Ich werde dich finden. Sie streckt ihre zitternde, aufgeschürfte und blutende linke Hand aus. In der Hoffnung, nicht zu fallen, hält sie sich mit der rechten an der Wand fest. Du Schlampe. Nein. Mit einer Hand zerrt er sie weg von der Tür. Sie fällt. Er sticht mit dem Messer auf sie ein. Sie spürt die feuchte Erde des Blumenbeets unter sich. Etwas stößt in ihren Bauch. Als Peter ins Schlafzimmer kommt, Anne, hat sie ihre Beine über Rons Schultern geschwungen. Dieser Scheißkerl hat seinen Schwanz in ihr. Wie absurd. Eben noch wollte er sie wegen einer Fremden mit hübschen Brüsten verlassen. Nun quält ihn dieser Anblick. Ich bring dich um. Seine Faust brennt wie Feuer, aber das verstärkt nur seinen unbändigen Zorn. Nur dieses eine Mal will er gewinnen. Peter, du tust dir keinen Gefallen damit. Halt's Maul, verdammt nochmal! Er trifft Rons Nase. Blut schießt daraus hervor. Langsam verliere ich wirklich die Geduld. Unglaublich. Ron hat immer noch eine Erektion. Den nächsten Schlag fängt er lässig mit der offenen Hand ab wie einen Baseball. Wie sinnlos das Ganze ist. Er wird Ron immer unterlegen sein. Der Spaß ist vorbei, Anne. Tut mir leid. Das glaube ich dir nicht. Dir ging's doch gar nicht mehr um mich. Kannst du uns bitte allein lassen, Ron? Peter weiß jetzt, warum das alles geschehen ist. Ein einziges Mal wollte er einem Mann wie Ron etwas wegnehmen. Wie oft er von Kerlen wie ihm gedemütigt wurde. Wie oft er sich klein und erbärmlich neben ihnen fühlte. Anne, ich hab nie, ich... Lass uns irgendwann drüber reden. Ich brauche etwas Zeit. Es ist, als ob es sie zerreißt. Der Mann liegt auf ihr, sein Gesicht nur Zentimeter entfernt. Sie kann seinen heißen Atem spüren. Seine Augen sind kalt und abscheulich. Wenn sie das alles je überstehen wird, wird sie ihr Inneres mit heißem Wasser und Bleiche ausbürsten. Er stemmt den Oberkörper in die Höhe, sticht ihr das Messer in die Brust. Du Fotze! Sie schreit, aber der Schrei bleibt stumm. Oh Gott. Oh mein Gott. Mein Gott. Es tut mir leid. Auf einmal sind seine Augen weit und weich und scheinen angstvoll zu flehen. Er rappelt sich auf, läuft davon. Das erste Morgenlicht am Himmel. Cat kann den Holzgriff des Küchenmessers sehen, der aus ihr herausragt. Er bewegt sich, als besäße er seinen eigenen Puls. Wenn Gott sie sterben lassen wollte, warum diese Tortur? Ich scheiße auf dich, Gott. meinst du immer noch, du bist schlauer als ich? Die meisten Zimmerpflanzen sind schlauer als sie. Warum trägst du dann Handschellen? Officer Keys, kommen Sie in mein Büro. Bei allem gebotenen Respekt, Sir. Ich bringe einen Verdächtigen... Habe ich Sie danach gefragt, was Sie gerade tun? Nein, Sir. Ich will nur sagen, ich denke, unsere Unterhaltung kann warten... Was Sie denken, Officer, interessiert mich ein Scheißdreck. Was ich denke, darauf kommt es an. Verstanden? Ja, Sir. Ist das der Frank Reaver? Ja, Sir. Er kann gleich mit in mein Büro kommen. Aber er... Officer Keys... Frank wird in einen kleinen Raum geführt, der nach feuchtem Putz, Schimmel und ausgeschwitztem Whisky riecht. Auf dem Schreibtisch steht ein Messingschild, das ihm verrät, dass der Typ im Anzug den Namen Captain Busey trägt. In dem Büro befindet sich noch ein weiterer Mann. Um den Kopf einen blutigen Mullverband, sein Mund ist leicht geöffnet. Kleine Stummel ragen aus dem blutigen Zahnfleisch wie Glassplitter. Was geht hier vor, Sir? Sie meinen, warum ich hier bin, statt zu Hause in meinem Bett? Fragen Sie Mr. Reynolds, der kennt die Antwort besser als ich. Ich weiß nicht, was Ihnen dieser Mann erzählt hat, Sir, aber er lügt. Setzen Sie sich. Sir. Sie sollen sich setzen, verdammt. Mr. Reynolds, haben Sie Mr. Frank Reaver schon einmal gesehen? Nein. Dieser Mann hat schwerwiegende Kopfverletzungen. Er kann gar... Officer Keys, Sie machen mir mehr Probleme, als Sie wert sind. Sie beide sind gute Bürger, die wissen, dass eine in Misskredit geratene Polizei ihre Arbeit nicht tun kann. Als Police Officer hat man einen stressigen Job. Manchmal kann die Straße einen guten Mann einfältig machen und gewalttätig. Ich will damit keineswegs entschuldigen, was Officer Keys getan hat. Aber wenn das, was heute Nacht geschehen ist, an die Öffentlichkeit gelangt, wird die Glaubwürdigkeit unserer Polizeibehörde beschädigt. Also... Ich bin bereit, Ihnen eine erhebliche Geldsumme in bar zu zahlen, wenn Sie mit Ihrer Unterschrift bestätigen, dass sich diese Behörde keines Fehlverhaltens schuldig gemacht hat. Wie erheblich? Hier steht die Summe. Das ist nicht fair, dass wir den gleichen Betrag bekommen sollen. Ich bin in einem weiter schlimmeren Zustand. Gut. Schlagen Sie 50% drauf? Ja. Okay. Einverstanden. Sehr vernünftig. Das höre ich gern. Mr. Reaver. Was geschieht mit Officer Keys? Er bekommt einen Tadel und wird für 2 Wochen suspendiert. Dieses Arschloch hat versucht, einen Mann umzubringen und wollte es mir anhängen. Er gehört ins Gefängnis. Ich verstehe Ihren Standpunkt. Aber Sie werden unterschreiben. Und das ist jetzt keine Bitte mehr. Und wenn ich es nicht tue... Obwohl ich Mr. Reynolds nicht kenne, möchte ich wetten, dass es ein leichtes wäre, von ihm eine Aussage gegen Sie zu bekommen. Mithilfe Ihres Anteils zum Beispiel. Ich will Ihr Geld nicht. Umso besser. Unterschreiben Sie. Ich möchte jetzt nach Hause. Officer Keys. Sir. Fahren Sie, Mr. Reaver. Immer 3 Tabletten und 1 Schluck Wasser. Bist du dir ganz sicher, Mom? Du hast es dir nicht anders überlegt. Immer 3 Tabletten und 1 Schluck Wasser? Ja. Wie lange wird es dauern? Ich glaube, du wirst einfach einschlafen. Fangen wir an. Hier. Ich hoffe nur, ich habe keine Albträume. Ich werde nicht sterben. Kat hat das Gefühl, in ihrem Blut zu ertrinken. Das Messer steckt noch in ihrer Brust, pulsiert. Ein Strom Flüssigkeit rinnt ihr aus dem Mund. Ein langer, zäher Faden gerinnenden Bluts. Nur bis zur Türschwelle. Sie müht sich mit aller Kraft, nicht ohnmächtig zu werden. Bitte. Ich glaube nicht, dass jemand die Polizei gerufen hat. Was? Ist die junge Frau etwa immer noch da draußen? Ich weiß nicht. Komm her. Schau dir das an. So viel Blut. Wir haben was Furchtbares zugelassen. Es ist 6:20. Die Sonne hat den Himmel bereits schmutzig weiß gebleicht. Der Hof ist jetzt gut zu überblicken. Nahe dem Eingang an der Austin Street ist eine Blutlache. Eine rote Spur führt von dort zu einer der Hofbänke. Weniger als einen Meter entfernt eine weitere Lache. Es sind blutige Fußspuren zu sehen, die von einer Frau stammen, die meisten aber so groß, dass ein Mann sie hinterlassen haben muss. Ein wütender Mann auf Verfolgungsjagd. Dann sind da die roten Abdrücke von Frauenhänden und verschmierte Kriegsspuren. Jemand hat auf Händen und Knien zu flüchten versucht. Der Hof ist eine Leinwand, die den Horror der vergangenen Nacht abbildet wie ein Gemälde. Guten Morgen. Wo warst du letzte Nacht? Spazieren. Das stimmt doch nicht. Ich habe etwas Schlimmes getan. Was? Was ist passiert? Ich habe jemandem wehgetan. Was hast du gemacht? Ich habe jemandem wehgetan. Ich habe... Was ist denn das an deinen Stiefeln? Das sieht ja aus wie Blut. Ich muss zur Arbeit. William? Er kann es seiner Frau nicht beichten. Er kann ihr nicht sagen, was für ein Mensch er ist. Sie würde ihre Sachen packen, die Kinder nehmen und nie wiederkommen. Jemand hätte ihn aufhalten sollen. Es wird nie wieder geschehen. Wird ihn denn nie jemand aufhalten? Du mieses Schwein. Also ein Feigling bin ich. Ein geborener Sklave. Die ganze Heimfahrt über hat sich Frank die Beleidigungen des Officers angehört. Er hätte nur noch zu Erin in die Wohnung hochgehen müssen. Aber er konnte es nicht mehr ertragen. Noch nie in seinem Leben ist er so wütend gewesen. So voller Zorn auf die Welt, in der Arschlöcher wie Keys tun können, was sie wollen, ohne je dafür bezahlen zu müssen. Ich sollte dich einfach abknallen, Nigger. Du bedrohst mich? Mit deiner Dienstwaffe? Du kannst nicht mal deinen eigenen Kampf führen, weil du ohne die Uniform und deine Dienstwaffe eine Null bist. Wenn du jetzt abdrückst, muss dein Boss wieder hinter dir den Dreck wegkehren. Rufen Sie einen Krankenwagen. Was? Seine Nachbarin Kat. Frank sieht sie bewusstlos vor ihrer Eingangstür liegen. Sie war doch nach Hause gekommen, als er gerade wegfuhr. Es kommt ihm vor, als sei das schon eine Ewigkeit her. Vor gut 2 Stunden ist das gewesen. War Kat etwa die ganze Zeit hier draußen? Er schaut hinüber in den Hof, entdeckt das Blutbad. Oh mein Gott. Hey, keine Bewegung, du verdammter Nigger! Sehen Sie nicht, was hier los ist? Rufen Sie verdammt nochmal einen Krankenwagen. Jetzt schaut sich auch der Officer um. Aber nicht voller Abscheu und Entsetzen, sondern nur mit mäßigem Interesse. Frank. Nicht bewegen, Kat. Hilfe ist unterwegs. Ein Messer ragt aus ihrer Brust. Der Griff hebt und senkt sich kaum wahrnehmbar. Das Kleid hat man ihr bis zur Taille hochgeschoben. Sowohl in ihrer rechten Wade wie in ihrem linken Oberschenkel klaffen Stichwunden. 4 blutige Schnitte ziehen sich über den Bauchbereich. Ein Stich hat ihre Schulter aufgeschlitzt. Einer ihren unteren Rücken. Ihre Arme sind offen, ganz ohne Haut. Ihr Höschen ist blutgetränkt und zerrissen. Ich werde nicht sterben. Nein, gleich kommt der Krankenwagen. Der Krankenwagen. Kat spürt, dass Frank ihr Haar streichelt. Sie braucht nur ruhig dazuliegen und zu warten. Und dann hört sie den Krankenwagen. Sie kann sich nicht mehr bewegen, ihren Kopf nicht rühren. Sie versteht nicht warum, aber sie kann die Sirene hören. Kat? Aus den Augenwinkeln sieht sie noch den grauen, leeren Himmel. Dann schließt sie die Augen. Niemand hat gesehen, was hier draußen geschehen ist? Frank. Niemand hat die Polizei gerufen. Ist sie tot? Sie hat so gekämpft. So lange gekämpft. Ich habe den Hörer abgenommen. Ich wollte die Polizei rufen. Betty, wir müssen gehen. Ja, Wie konnte das geschehen? Frank, komm mit mir nach oben. Bitte. Erin. Ich liebe dich doch. Ein Akt der Gewalt von Ryan David Yard. Aus dem Englischen von Thea Schwaner. Es sprachen Erzähler Wolfgang Pregler, Cat Katja Bürkle, Patrick Matti Krause, Mutter Maren Kreumann, Frank Sven Lehmann, Aaron Christine König, Thomas Falk Rockstroh, Chris Wilfried Hochaldinger, Peter Alexander Kuhn, Ann Judith Engel, Ron Felix Göser, Betty Susanne Wolf, William Timo Dirkes, Ern Tonio Arango, Captain Busey Udo Scheck, sowie Gerd Grasse, Fritz Hammer, Barbara Philipp, Uwe Wohlmacher. Ton Bernd Friebel. Technik Frank Klein. Regieassistenz Roman Neumann. Bearbeitung und Regie Irene Schunk. Produktion Deutschlandradio Kultur 2012.